1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute eine Freithemennacht. Ihr könnt gerne anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen oder diskutieren wollt. 0800 220 50 50. Ich würde gerne unter anderem mit euch über diesen ungeheuren Skandal sprechen, von dem ihr sicherlich gehört habt, dass hier in Köln zwei katholische Krankenhäuser im Dezember eine vergewaltigte Frau abgelehnt haben. Diese vergewaltigte Frau durfte nicht in das Krankenhaus und es gab keine Behandlung. Es stellte sich mir heute den Tag über die Frage, besteht eigentlich die katholische Kirche darauf, dass eine vergewaltigte Frau unbedingt und ohne Wenn und Aber, wenn sie schwanger geworden ist durch die Schwangerschaft, dieses Kind austragen muss? Ich weiß es nicht genau. Ich würde gerne mit euch darüber sprechen. Wer weiß das genau? Was denkt ihr darüber? Und was denkt ihr über diesen Skandal? 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Mein erster Anrufer hat den schönen französischen Namen Julien und ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Hi Dominion. Ja, Julien. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Schön, dass ich mal live mit dir sprechen kann. Schön, dass du da bist. Von ganzem, ja, danke. Ja. Ich freue mich von ganzem Herzen. Und zwar, meine Freundin, wir zusammen sind Erlangenquere, letztes Jahr, 19. April. Was seid ihr letztes Jahr? Erlangenquere, also mir ein gesunder Sohn auf der Welt gebildet. Also ihr habt ein Kind bekommen voriges Jahr. Genau. Ja. Und woher kommst du? Du sprichst ein Dialekt. Aus Freiburg, aus Baden-Württemberg. Ah, okay. Ja. Ein bisschen Hochdeutsch, damit Herr Domian das auch versteht. Okay, alles klar. Und zwar am Anfang, wo ich dann gemerkt habe, dass sie dann schwanger geworden ist oder dass der Bauch halt wächst von ihr, habe ich da dann drauf angesprochen. Ob sie schwanger ist und sie hat dann das dauernd verneint. Und weil sie halt Angst gehabt hat, dass ich halt mit ihr Schluss machen würde. Oh. Und Hattest du dich denn vorher negativ über Kinder und Schwangerschaften geäußert? Gar nicht. Weil meine Ex-Freundin hat absichtlich mal die Pille abgesetzt und wollte unbedingt ein Kind und sie ist schwanger geworden. Und es war dann ein Techtelmechtel mit ihr. Aber mit ihr wollte ich unbedingt Kinder. Und das Problem war halt, ich wollte halt mit beiden Beinen im Leben stehen. Und ist dann aber trotzdem schwanger geworden, obwohl sie Pille genommen hatten als. Und also sie ist schwanger geworden, obwohl sie die Pille genommen hat. Und genau, du du wolltest mit beiden Beinen auf der Erde stehen, wie meinst du das? Genau, ja. Und sie ist dann schwanger geworden. Und wollte es dann abtreiben, war dann beim Doktor und das war aber dann zu spät, weil die Pille nicht mehr angeschlagen hat. Ist sie denn zu dem Arzt gegangen, ohne dich da vorher informiert zu haben? Ja. Alles heimlich? Richtig heimlich, ja. Und dann der Doktor hat dann zu ihr gesagt, ja, also demnächst müsst ihr dann unter rauskommen. Also das Leblose dann ist aber dann nicht so passiert, es hat überlebt. Und weil ich dann halt öfters dann neben ihr gekommen bin und der Bauch ist immer dicker geworden, ich konnte mir dann so eins und eins dann schon zusammenzählen. Und hast du denn dann gefragt, hier, bist du schwanger? Bist du eigentlich schwanger? Ja, ich bin schon öfters und sie hat sie erstmal verneint, weil sie halt Angst gehabt hat, dass ich halt mit ihr Schluss machen will. Ja, aber jetzt nochmal, bevor ich das jetzt vergesse. Wieso hat die denn so eine Angst, wenn du sagst, ihr wolltet zusammen sogar ein Kind haben, wieso hat sie so eine Angst, dass du Schluss machen würdest? Ja, weil sie halt erst 25 Jahre alt ist und erst im Nachhinein hat sie dann gesagt, ja, dass sie noch nicht reif genug ist für ein Kind. Ja gut, 25. Und, sie, aber warum hatte sie denn so eine Sorge, dass du, obwohl du gesagt hast, du willst ein Kind? Ich weiß nicht, Domian. Wie lange wart ihr denn zu dem Zeitpunkt schon zusammen? Ein gutes Jahr. Mhm. Ein gutes Jahr. So, aber irgendwann ist es dann thematisiert worden, dass sie schwanger ist. Ja, richtig, ja. Und dann am 19. April letztes Jahr stand der Kleine in der Mai zum Moment so um 10 Uhr auf die Welt gekommen. Mhm. Mich hat sie dann weggeschickt und hat mich dann einkaufen geschickt. Einkaufen gehe. Nochmal die Frage, bevor das Kind auf die Welt, also an dem Tag, als das Kind auf die Welt kam, wie lange wusstest du denn, dass sie dann nun schwanger ist, vorher? Ich wusste es schon länger, nur sie hat sich nicht getraut, mir zu sagen. Wie du, die hat dir das nicht gesagt, bis zur Geburt? Richtig. Ja, also sie hat zu mir gesagt, dass es eine Totgeburt wird. Ach, das ist ja... hatte sie dir schon gesagt, ich bin schwanger? Ja, schon, aber es wird eine Totgeburt. Und dann ist für mich die Welt zusammengebrochen. Dann in der Nacht konnte ich nicht schlafen, und weil sie halt in der Wehepflege ist. Mhm. Und dann bin ich schnell einkaufen gegangen und bin wieder zurückgekommen. Hm. Bin dann ins Badezimmer, und das komplette Badezimmer war natürlich, wo es empfunden hat, komplett voll mit Blut. Hm. Und bin erstmal da zu Tode erschrocken, kannst du dir vorstellen. Ja. Und dann hat sie ihn halt in der Nabelschnur, halt Picobello, allein alles versorgt gehabt. Selbst schon von der Hebamme und vom Notarztzimmer ein sehr gutes Lob gekriegt, dass das Kind so dermaßen gut versorgt worden ist. Also das Kind, Moment, jetzt können wir nicht ganz folgen. Also du hast Blut im Badezimmer gesehen. Heißt das, dass das Kind im Badezimmer zur Welt gekommen ist? Ja, richtig. Das ist richtig. Aber es wurde eine Hebamme auch noch gerufen. Die kam erst später. Die kam später. Das Kind ist also im Badezimmer geboren. Genau. Und das Kind war quietschfidel. Ja, auf jeden Fall. Also selbst die Hebamme und die vom Rote Kreuz und meine Freundin wollte es ja dann gleich hergeben ans Jugendamt, aber dann drei Stunden später... Moment, die wollte das Kind jetzt gleich weggeben zum Jugendamt, zur Adoption freigeben? Ja. Richtig, ja. Hat sie es denn auch gemacht? Ja. Was? Und, Moment, das Kind ist heute, das ist gar nicht bei euch, das Kind? Nein. Das ist ein Ding. Ja, und ich habe mein eigenes Fleisch und Blut hergegeben, ihr zuliebe, weil... warum hast du denn da... Ich meine, spätestens da wusstest du ja, du hast ein Kind, das Kind ist gesund, sie hatte dich kolossal belogen vorher. Warum hast du, du da nicht die Reißleine gezogen und hast gesagt, nee, so jetzt nicht, das kommt nicht ins Heim? Oder wird nicht adoptiert, das Kind? Ja, ich wollte es eigentlich in eine Pflegefamilie geben, dass man es halt in jeder Zeit wieder zurückholen könne. Mhm. Und davor haben wir dann auch öfters halt dann gerade in den Nachrichten dann halt Berichte von Pflegefamilie halt dann gesehen, was halt mit Pflegekindern halt öfters passiert. Mhm. Habt ihr es dann zur Adoption freigegeben? Genau. Warum hast du nicht gesagt, bleibt jetzt hier bei uns? Habe ich versucht, Dominian. Mehr als einmal. Hättest du nicht sagen können, wenn du es nicht haben willst, dann wächst das, ich bin ein Mann von 30 Jahren, dann wächst das Kind bei mir auf. Ich glaube, allein hätte ich das nicht allein geschafft. Hättest du nicht geschafft? Nee, glaube ich nicht. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt, Gott sei Dank, bin ich jetzt am 16.02. bin ich zur Festanstellung jetzt, zum Arbeitsvertrag gekriegt und alles. Mhm. Was machst du beruflich? Gastwasserinstallateur. Verstehe. Aber erzähl mir doch mal bitte, was ist denn das für eine Freundin, die du da hast, die so komische Sachen macht? Die verheimlicht dir erstmal die Schwangerschaft. Ja, dann erzählt sie das wird eine Totgeburt. Dann bestimmt sie, dass dieses Kind, obwohl sie 25, die ist keine 15, die ist 25. Ja, klar, natürlich. Ja. Dann bestimmt sie, dass das Kind wegkommt. Was ist denn mit der Frau los? Ich vermute mal, dass halt die größte Angst von ihr war, dass ich sie halt verlassen würde. Ja gut, aber das war doch in dem Moment vorbei, nachdem du das Kind gesehen hast. Und auf jeden Fall, wie gesagt. Du hast dich über das Kind gefreut. Und sie hat mich ja weggeschickt, und ich wäre sehr gern dabei gewesen, wenn es, wo der Tools auf die Welt gekommen ist. Bist du mit dieser Frau noch zusammen? Ja. Könnte ich nicht. Bitte? Könnte ich nicht. Ich lief halt über alles. Ja, was hat die Frau denn dir und eurem Leben angetan? Ich weiß nicht. Weißt du, du sagst immer, sie hat das gemacht, weil sie Angst hatte, du würdest sie verlassen. Das glaube ich nicht. so wie du wirkst. Und wenn du vorher schon Signale gesetzt hast, dass ihr Kinder zusammen haben wollt, glaube ich nicht, dass diese Angst begründet war. Das lag bei ihr. Sie wollte ja, einfach kein Kind. Sie wollte ja, kein Kind. Schon. Das größte Problem ist sogar, ich bin als fremdes Kind in einer Familie groß geworden, bei meinem Halbbruder, Halbschwester. Von meinem Stiefvater und das hat mich, ich war halt das fremde Kind halt. Achso, mein richtiger Vater und den kenne ich nicht mal bis heute. Du kennst das sogar. Und ich wollte halt meinem Sohn halt das alles ersparen, was ich halt in meiner Kindheit erlebt habe, was ich ersprach und jetzt ist genauso an dem Punkt, wo ich jetzt, wie ich halt groß geworden bin. Verstehe. Und du bist, stimmt es, dass du todtraurig bist? Richtig. Richtig. Also ich wach als, entweder ich wach nachts schweißgebadet auf, ich kalter Nachtschweiß. Oder ich tue dann durch die Wohnung wandern und wo ich ja gar nicht mitkriege. Das ist jetzt definitiv, das Kind ist weg. Es gibt keine Rückgabemöglichkeit mehr. Ich denke mal, wir können schon versuchen, aber es wäre ein ziemlich großer Papierkrieg. Ich glaube, wenn die Adoption vollendet ist, dann ist das vorbei. Mhm. Dann gibt es kein Zurück mehr. Ich stehe jetzt mit 18. Wie sieht sie das denn? Wie geht es ihr denn? Ja, sie beschäftigt schon, aber halt nicht ganz so extrem wie mich. Also dir geht das viel mehr zu Herzen als ja, ihr? Weil ich halt ohne Vater groß geworden bin und... Boah, Julia, also ich glaube, ich hätte so einen Hals auf die Frau, dass die mir sowas angetan hätte. Ich würde, also ich weiß nicht, ich sag das jetzt so, ich könnte mit der nicht zusammen sein, das ist jetzt so ein spontaner Ausspruch. Aber ich habe jetzt schon Wut, wenn du das so erzählst. Als Fremde habe ich schon Wut auf diese ganze blöde Geschichte. Ja, natürlich. Das beschäftigt mich ja jetzt auch ziemlich extrem, weil seit mehrere Wochen kann ich halt kaum noch komplett durchschlafen, weil ich wach halt auf oder. Also was jetzt deine Befindlichkeit anbelangt, musst du dringend zu einer Beratungsstelle gehen, ein bisschen professionelle Hilfe und Rückhalt zu bekommen. Da gucken wir gleich mal nach und werden dir, in Freiburg gibt es ja genug, werden dir das Sachen gerne an die Hand reichen. Aber du musst für dich, glaube ich mal, grundsätzlich überlegen, was ist das für eine Beziehung und will ich diese Frau? Und diese Frau hat einen so großen Vertrauensbruch verursacht. Ja, klar, natürlich. Kann man das wieder kitten? Stell dir mal vor, die hat dir gesagt, das ist eine Totgeburt. Ich weiß. Boah. Und das war dann die Spitze des Eisbergs kam. Sie hat mir dann noch beim Jugendamt angerufen. Und ich wohne halt so verwinkelt in Freiburg oder da in Denzlinger, dass sie das vom Jugendamt musste dann ums komplette Gebäude rumlaufen. Mhm. Und bei mir im Haus wohnen zwei Lehmann noch. Und ich habe noch zu meiner Freundin gesagt, ich soll unterklingeln, weil der Lehmann wohnt halt im Stock oder so. Und dann haben sie dort geklingelt, haben halt keinen erreicht. Und die haben halt dann Panik geschoben, haben dann überreagiert. Haben dann Krankenwagen, Feuerwehr und was ich, wie viele Mann angerufen. Und die sind dann zu 20 Mann in meine zwei Zimmerwohnung reingelaufen. Dann haben wir den Kleinen aus dem Arm rausgerissen. Und das war dann extrem. Und Totgeburt, dann der Kleine lebt und dann halt so ab. Das hat mich komplett gemacht. Glaube ich. Ja. So, Julia, jetzt bitte ich dich aufzulegen. Wir rufen dich mal zurück wegen der Beratung und was du für dich tun kannst. Das, was du für dich alleine machen musst, da hilft ja auch keine Beratungsstelle und kein Psychologe, ist, dass du klar überlegen musst, will ich diese Frau noch, kann ich mit all dem, was geschehen ist, mit der Frau vertrauensvoll noch zusammen sein? Das ist die große Frage, die du dir stellen musst. Was ich da denke, habe ich dir gerade schon gesagt. Ja. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich gleich wieder zurück. Okay, vielen Dank. Alles Gute von Herzen. Könnte ich von dir noch Autogramm gerade haben? Ja, gerne. Dann sagst du deine Anschrift gleich der Claudia, meiner Psychologin. Alles klar, okay, danke schön. Ciao. Ciao. 0800 220 5050. Und hier ist Regina. Hallo Regina. Ja, hier ist Regina. Hallo Regina, wie alt bist du? 56. 56. Ja. Schön, dass du da bist. Ja. Über was reden wir, Regina? Über das gestrige Thema Internet. Über Internet? Mhm. Ah ja. Erzähl. Mein Mann hat nach 25-jähriger Ehe seine Jugendliebe wieder gesucht im Internet. Mhm. Und ist auch mit ihr zusammengekommen. Das war 2009. Dann hat er ein Spiel gespielt mit uns zwei Frauen. Ja, und jetzt steht eigentlich die Ehe so. Ach so, vorm Aus. Ach so, die ist noch gar nicht aus. Nein. Das heißt, er tanzt auf zwei Hochzeiten. Ja, jetzt nicht mehr angeblich mit der anderen. Ich bin mit der sogar im telefonischen Kontakt gewesen. Mhm. Er hat sie hingehalten und hat gesagt, er kann sich nicht so einfach von mir trennen. Das ging aber 2,5 Jahre lang und das hat ihr dann irgendwie zu lang gedauert. Mhm. Und dann hat sie sich einen Freund gesucht im Internet, so zum Schreiben und unterhalten, weil er natürlich nicht regelmäßig zu ihr kommen konnte. Ja. Und hat dann zu mir gesagt, er hat nur Kontakt über E-Mail und ab und zu besucht er sie auf dem Café. Ja. Wie bist du denn überhaupt von dieser Sache, wie hast du da Wind bekommen? 2009 hat er gesagt, er hat seine frühere Jugendliebe im Internet gesucht. Und dann habe ich nur gesagt, was willst du mit dem alten Scheiß? Und dann hat er nichts mehr geredet. Und seine Mama hat mir 2010 an meinem Geburtstag erwähnt, dass sie einen Gruß ausrichten hat lassen an seine Mama. Und dann sind mir die Ohren aufgegangen, weil mein Mann seit der Zeit nur noch am Handy per SMS gehängt ist, was er früher nie gemacht hat, und telefoniert heimlich irgendwo in irgendwelchen Ecken. Hast du ihn denn zur Rede gestellt? Meine Kinder, ich habe zwei erwachsene Kinder, haben mir dann Telefonrechnung aus dem Internet rausgelassen und dadurch haben wir natürlich gesehen, dass er Tag und Nacht mit ihr in Verbindung war. Hat das dann zugegeben? Er hat gesagt, sie sprechen nur über alte Zeiten und es wäre nichts dabei. Aber das war gelogen? Das ja, heißt, das habe ich aber erst dann 2011. Mensch, so lange hat das gedauert. Ja, er hat ja auch nicht sie regelmäßig besucht, oder? Wie kam denn dann der Kontakt zwischen dir und dieser Frau zustande? Ich habe im Juni diesen Jahres, wir haben 2011 ausgemacht, weil er zugegeben hat, er hat 2011 mit ihr einmal geschlafen und das wäre nicht der Burner gewesen. Hm. Und dann habe ich ihm verziehen und habe gesagt, 2011 im Silvester, wir starten durch, ich gucke nach einer Paarberatung und. Mhm. Er hat gesagt, es wäre Schluss. Und im Juni habe ich ein Telefon gefunden, ein drittes Handy, wo ich wieder die Nummer gesehen habe, wo er Tag und Nacht wieder in Verbindung war mit ihr. Also wieder eine Lüge. Ja. Wieder eine schlimme Lüge. Ja. Wie hat er sich denn daraus geredet? Er hat gesagt, er wollte sowieso Schluss machen, da sie einen anderen Mann kontaktet hat und ihn mehrmals angelogen hat. Also er wollte dann wieder hier zurückkommen. Also der hat die Frau hingehalten und der hat dich hingehalten. Mhm. Der hat die Frau belogen, der hat dich belogen. Mhm. Wie ist die Situation jetzt ganz aktuell heute? Also ich habe dann ihm nochmal eine Chance gehabt im Juni und er verhält sich unter aller Würde. Das heißt? Er hat mir erzählt, er will jetzt ganz ehrlich sein, es wäre halt doch seine ganz große Liebe und die wäre wahrscheinlich nie aus dem Kopf gegangen. Mhm. Und dann geht es unter die Gürtellinie so, also ich soll doch die Kleine in Ruhe lassen. Er hält sie hoch, immer noch. Mhm. Und ich werde niedergemacht von wegen, sie sei eine ganz flotte, sie ist ja nur 2 Jahre jünger wie ich. Mhm. Sie würde eine bessere Haut noch haben, kein Hängebusen und. War es das gemein? Ja. Da hast du es gemein. Ja. Das mache ich jetzt seit einem halben Jahr mit. Wir haben uns eine Frist gesetzt bis Dezember, ob sich wieder was tut. Im September hat er vorgehabt, mit ihr in Urlaub zu fahren. Da das ja dann Schluss war, sagte ich dann zu ihm, im September gingen wir in Urlaub. Nee, also mit ihr wäre das was anderes gewesen. So quasi leb du von deinen 25 Jahren, wo du vorher Urlaub gehabt hast. So geht es eigentlich seit einem halben Jahr. Und er hat aber jetzt auch wieder Kontakt zu dir? Nein, anscheinend nicht, weil ich bin mit ihr in Kontakt gewesen, bloß wir haben den Kontakt abgebrochen, weil sie auch sehr gekränkt war. Also er kränkt beide Frauen? Ja, er hat ja erzählt, seit 2011 im September sei er getrennt lebend von mir. Sie hat erwartet, dass er im Dezember, also im 2012, dann frei wäre, dass dann die Scheidung wäre und ich habe von nichts gewusst. Unfassbar. Unfassbar. Und ihr wohnt immer noch im gleichen Haus, in der gleichen Wohnung? Ja. Wie erträgst du das denn? Ganz schlecht. Also besser gesagt, ich habe es soweit jetzt überwunden. Bei mir sind jetzt halt alle Gefühle tot. Sehr gut. So weh das auch tut, aber es ist genau richtig. Vielleicht war es alles schon viel zu viel und du hast ihm viel zu viel Chancen gegeben. Auf jeden Fall. Ja. Meine ganze Umgebung hat mich eigentlich nur noch belächelt. Mhm. Wie sind denn jetzt deine Pläne? Bleibst du da in eurem Haus oder Wohnung? Wie geht das? Das Problem ist ja, er sitzt mich unter Druck. So quasi, wir haben also ein Haus. Mhm. Die Kinder wohnen hier mit drin, unten und oben. Mhm. Und er setzt mich unter Druck, da er noch arbeiten geht. So quasi, ich müsste ja die Wohnung verlassen, weil er ja noch zur Arbeit kommen muss. Ja, gibt es da keine Wohnung in der Nähe von seiner Arbeit? Ja, aber er sieht nicht ein, dass er geht. Ja, würde ich mich an einer Stelle mal ganz schnell mit einem Rechtsanwalt zusammensetzen, wie die Rechtslage ist, welche Ansprüche du stellen kannst. Was sagen deine Kinder? Die kommen nicht mehr in die Wohnung. In eure Wohnung? Ja, die schauen ihren Vater nicht an, sind gekränkt. Also die stehen auf deiner Seite? Ja. Sehr gut. Das ist er hat sie ja auch niedergemacht, nachdem er gemerkt hat, dass die mir geholfen haben, die Rechnung rauszufinden. Ich war ja im Internet überhaupt nicht fit und versiert. Nix, ja. Boah, Regina, das nach 25 Jahren Ehe. Ja. Ist das? Also jetzt sind es 28. Ja, ja. Sind das Dramen? Ja, ich habe immer gesagt, habe mir nie vorstellen können, allein alt zu werden. Heute sage ich lieber allein alt werden. Ja, und seine Ruhe haben. Diese Umständen, und den Umständen, die wir gerade leben. Genau, die Verletzungen, die Angst. Ja. Und das, was man da alles aushält, das sehe ich ganz genauso. Wenn auch der Schritt dann am Anfang schwierig ist, aber vielleicht lässt es sich ja so regeln, dass du in dem Haus wohnen bleibst, dann wohnst du bei deinen Kindern und bist eben nicht alleine. Nein. Die Hoffnung habe ich auch, dass ich das durchsetzen kann. Da musst du jetzt gute Rechtsberatung haben und schnell das auch machen. Ich finde deine Entscheidung sehr gut. Und ich sag dir, auch wenn das jetzt im Moment alles noch sehr wehtut und schwierig ist und mit viel Angst besetzt ist, in einem Jahr sieht die Welt für dich toll aus. Ja, ich hoffe. Ich bin nicht ganz sicher. In einem Jahr wirst du denken, Mann, ich hätte schon früher gehen sollen. Ja, denke ich jetzt auch. Jetzt schon, ne? Der Leidensweg war lang. Mhm. Aber manchmal braucht man so lange Zeit, um es zu verstehen. Ja, ich habe ihn sehr geliebt. Oder man sagt so, ich glaube mittlerweile war das doch Abhängigkeit. Im gewissen Sinn. Ja, wenn man das so lange mit sich machen lässt, ist das eher Abhängigkeit als denn Liebe. Mhm. Das glaube ich auch. Es war Regina, schön, mit dir zu reden. Ja, was können wir noch für dich tun? Vielleicht brauchst du noch irgendeine Beratungsstelle oder so etwas? Nee, eigentlich brauchst du... Eigentlich nicht. Nee, du brauchst juristische Beratung und die können wir dir nicht liefern. Die musst du dir selbst da vor Ort suchen. Ja. Einen Anwalt. Liebe Regina, dann wünsche ich toi toi toi und alles Gute für den neuen Start ins neue Leben. Ja, es kann nur besser werden jetzt. Ich hoffe es auch. Ja, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 22 050 50 und hier ist Maria. Maria ist 55. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Maria. Über was reden wir beide? Du, das Thema katholische Kirche hat mich angesprochen. Ja. Und... es ist relativ einfach, auf deine Frage zu antworten, wie das wäre, wenn jemand vergewaltigt ist, ob er abtreiben müsste, respektive sie. Ob er dürfte. Genau. Gestattet die katholische Kirche das? Nein. Nein, definitiv nicht, nirgendwo. Wenn man sich vorstellt, da ist eine Institution, und ich kann das auch zum Teil verstehen, die setzt sich zu 100% für das Leben ein, dann gilt es auch für nicht gewolltes Leben. Bist du Katholikin? Nicht mehr. Warum bist du nicht mehr Katholikin? Das würde jetzt zu weit führen. Ah. Du hast irgendwie... wobei, für mich ist es so, dass ich einfach eine gewisse Inkonsequenz darin sehe. Auf der einen Seite setzt man sich unglaublich für das ungeborene Leben ein. Mhm. Und auf der anderen Seite für das geborene Leben... Die Kinder, die missbraucht werden, da hat man jetzt ja auch so einen Skandal. Absolut. Mit der Studie. Ein Skandal da jagt den anderen bei der katholischen Kirche. Macht mal die Augen zu. Also, du sagst, du hast ein gewisses Verständnis, wenn du dich in die Lehre hineinversetzt, nach dem Motto, die sind rigoros für das Leben, also auch für das Leben eines Kindes, das durch eine Vergewaltigung entstanden ist. Ja. Und man fragt sich natürlich da, wo die Menschlichkeit und das Mitgefühl für das Opfer bleibt. In dem Fall ist, denke ich, das Mitgefühl nicht mit dem Vergewaltigungsopfer. Ja, das denke ich auch. Sondern das Mitgefühl, in Anführungszeichen, wenn man es denn so nennen kann, ist zu 100% auf Seiten des ungeborenen Kindes. Mhm. Du sprichst sehr, sehr, sehr fundiert. Hast du beruflich irgendwie in der Richtung mal was gemacht? Warst du in der katholischen Kirche? Ja. Auch beruflich? Ja. Oh, und was hast du gemacht? Was bist du? Das war mein ehemaliger Arbeitgeber, aber mehr möchte ich darüber nicht sagen. Ah, aber ich merke schon, dass du da sehr versiert bist. Ich empfinde es nicht als versiert, weil es ist eigentlich sehr logisch. Wenn ich für das Leben bin, dann kann ich nicht sagen auf der einen Seite, ja, aber für das entstanden ist unter Umständen, die nicht so ganz glücklich waren, für dieses Leben bin ich nicht. Naja, die Umstände, die nicht so ganz glücklich waren, ist noch sehr freundlich ausgedrückt. Das ist sehr freundlich, ne, ausgedrückt. Ist ein Verbrechen, also, und ein schlimmes Verbrechen überhaupt und der Frau gegenüber, dem Opfer. Ja, und auch wenn man dann bedenkt, was mit dem Kind passieren könnte. Das wollte ich genau sagen. Dieses Kind, sofern erinnert ja die Mutter permanent an die Vergewaltigung. Immer. Und solche Kinder gab es nach dem Zweiten Weltkrieg in Hülle und Fülle. Und was man wiederum dann diesem Kind antut, richtig, ein Leben lang, muss ja auch berücksichtigt werden. Ja. Vielleicht kann man manchmal nicht... Also ich denke, es ist sicher ein Dilemma. Wäre die katholische Kirche nicht viel... Würde sie nicht viel mehr Punkte machen, wenn sie sagen würde, ja, das ist für uns ein Problem, ein Dilemma, aber wir entscheiden uns für das Opfer, sprich in diesem Fall für die Frau, und wir entscheiden uns... Ich denke, sowas wird dann auch gesagt. So, nun gibt es ja hier... Nur nützt der Frau, wenn die das Kind will, in dem Augenblick auch nichts, wenn sie sagt, ja, wenn die Kirche dann sagt oder der kirchliche Arbeitgeber sagt, ihr dürft die Pille danach nicht geben. Das war ja das Gleiche mit den Beratungsstellen, die da waren. Da die Möglichkeit bestanden hat, dass eine Frau, die in der Beratung gewesen ist, hinterher abtreiben könnte, mit dem Schein, wollte sich die katholische Kirche nicht an einer Abtreibung schuldig machen. Das Schlimme aber hier in Köln, ist ja, das ist ja noch skandalöser. Sie haben ja die Beweismittelsicherung, dass es eine Vergewaltigung war, auch verweigert. Und Sie werden sie auch weiterhin verweigern, denn das ist ein Beschluss. Weil offenbar der Zusammenhang besteht, dass die Frau danach verlangen könnte. Ich verstehe. Es gibt ein Beratungsgespräch danach und die Frau könnte eventuell die Pille danach verlangen. Ja. Aber ist das nicht unheimlich? Da ist einfach so ein Arzt oder eine Ärztin, die einen kirchlichen Arbeitgeber hat, in einem Dilemma. Und wenn man weiß, wie viele Kliniken immer noch kirchlicherseits geleitet sind. Du sagst das so cool. Mich empört das so. Empört dich das nicht? Mich empören noch ganz andere Dinge. Ich habe einfach zu viel erlebt. Ich verstehe, wenn du... In der katholischen... Ja, ich verstehe, das kann ich verstehen, da redet man sachlich. Und ich sehe aber sehr gut auch das Dilemma, in dem die Leute sind in der katholischen Kirche, die die Gesetze vertreten. Jetzt frage ich dich persönlich, mit deinem kirchenrechtlichen Hintergrund wahrscheinlich auch, und deinem moralischen Hintergrund und deiner Erfahrung, wenn eine Verwandte von dir oder ein Kind von dir in die Situation käme, würdest du unter Umständen gar nicht mal nach einer Vergewaltigung grundsätzlich unter gewissen Umständen einer Abtreibung zustimmen können? Du persönlich? Ich kann das nicht theoretisch beantworten. Hast du eine Tochter? Ich habe in meinem Leben gemerkt, dass in gewissen Fällen es ist immer von Person zu Person, von Situation zu Situation verschieden. Okay, aber es ist immer... Und ich denke, die letzte Entscheidung muss nach Möglichkeit, also in dem Fall die Mutter treffen, die künftige, oder so, die junge Frau oder die Frau. Das ist natürlich ein spektakulärer Satz, den die Kirche nie so sagen würde. den sie nie so sagen nie. Könnte. Nein, niemals. Aber du sagst es so. Ja, ich denke, es ist ja auch das Leben der Frau, das wir, und sie muss ja dann auch damit umgehen. Ich kenne Frauen, die abgetrieben haben und die heute noch drunter leiden. Natürlich. Nach 30 Jahren, nach 40 Jahren. Ach, was meinst du? Von daher, nachdem, also ja, man kann so eine Entscheidung niemand abnehmen. Nein, überhaupt nicht. Was meinst du, Maria, vielleicht weißt du das sogar, mit wie vielen Frauen ich oder jungen Mädchen ich hier auch schon gesprochen habe, die irgendwie gedrängt wurden, abzutreiben. Richtig. Und die wirklich durch Seelenqualen Jahre oder unter Umständen auch Jahrzehnte gehen. Ja. Das ist ja auch ein hochkompliziertes und komplexes Thema. Von daher ist es wichtig, dass man einfach, dass man sich gut beraten weiß, dass man unterschiedliche Beratungen sucht. Mhm. Jetzt, wo ich dich jetzt gerade als Fachfrau an der Strippe habe, wir haben heute auch hier in der Redaktion vorhin noch gerätselt. Dieses ist nun in Köln zweimal passiert. War die Klinik von der gleichen Ordenseinrichtung. Genau. Ist das jetzt ein Köln-Phänomen? Nein. Oder ist das in ganz, wäre das in ganz Deutschland so? Natürlich. Ich meine, wenn die katholische Kirche zu 100% für das Leben ist, aber das dann heißt, kann das nicht in Köln schon sein und in Hamburg nicht. Das heißt, in ganz Deutschland, das ist ja schon sehr verrückt, wenn man sich das mal vor Augen führt, in ganz Deutschland führt keine katholisch geführte Klinik eine Beweismittelsicherung durch nach einer Vergewaltigung. Da wäre ich mir nicht so sicher. Mhm. Das könnte ich jetzt nicht direkt so sagen. Übrigens, ich denke, es kommt immer auch drauf an, unter Umständen, wer da ist, wie die Regeln sind, wie sicher fühlt man sich. Mhm. Das ähnliche Dinge passieren ja am Ende des Lebens. Man auch manchmal das Gefühl hat, ärztlicherseits, man ist sich nicht ganz sicher. Mhm. Und man dann nicht unterlassene Hilfeleistung, was weiß ich. Ja. Aber man darf natürlich auch nicht aktive Sterbehilfe leisten, sondern nur passive. Ich würde gerne an dieser Stelle mal etwas zur Information sagen, weil das, glaube ich, gar nicht so viele Leute wissen. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch hier in Köln mit dem Chef der Rechtsmedizin, des Rechtsmedizinischen Institutes, mit Professor Rothschild. Und der riet, und er meinte auch, dass ich das durchaus auch hier in der Sendung sagen kann und verbreiten kann, dass ein Vergewaltigungsopfer sich unbedingt sofort an die Rechtsmedizin wenden sollte, gar nicht unbedingt in eine Klinik. Natürlich geht es auch in einer Klinik, aber in der Rechtsmedizin sitzen die noch besseren Fachleute, die das noch genauer untersuchen können und dokumentieren können, ob und wie die Vergewaltigung stattgefunden hat. Und dann ist es so, dass die Resultate werden dort gelagert und die Frau kann sie nach Belieben abrufen, wenn sie sich entscheidet, eine Anzeige zu erstatten. Ja. Und ich denke, die sind auch unter Umständen noch kompetenter in dem Bereich. Genau. Ja. Denn in Kliniken hat man ja oft auch Assistenzärzte, junge Ärzte, die den Nachtdienst machen. Mhm. Also von daher, ich finde es gut, dass du sagst, weil vielleicht hat es so eine Breitenwirkung. Mhm. Mhm. Nun ist die katholische Kirche jetzt kurz hintereinander zweimal in einen dicken, fetten Napf gelatscht, sage ich mal despektierlich. Mit der Studie von Professor Pfeiffer und jetzt dieser Vorfall. Ja. Kannst du dir das erklären, dass eine so große Institution, die darauf bedacht ist, dass sie die Leute bei der Stange halten will, sich so ungeschickt verhält? Das passiert öfter mal. Man hat einfach Angst um den guten Ruf und ich denke, das war jetzt eher eine Koinzidenz, eine unglückliche, dass es so kurz hintereinander ist. Mich würde mal interessieren, wie viele Kirchen aus... Die Angelegenheit mit Professor Pfeiffer ist ja vom Vorgehen her auch nichts Außergewöhnliches. Ich denke, wenn man vor 3 Jahren eine Studie beauftragt hat, man hatte jetzt genügend Zeit, jetzt verhält sich der Herr Professor nicht mehr adäquat, wie er sich verhalten sollte. Mhm. Und dann entzieht man ihm die Studie und gibt sie jemanden, von dem er sich erhofft, dass er sich adäquater verhält und dass das Studienergebnis mehr den eigenen Vorstellungen entspricht. Das ist ja auch schon in anderen Bereichen der katholischen Kirche mit Studien so passiert. Aber in diesem der Fall... Personalzufriedenheit zum Beispiel. In diesem Fall wird die Öffentlichkeit es einem neuen Beauftragten schwer glauben, was der an die Öffentlichkeit bringt, weil man glaubt, der ist gewaschen worden von der Kirche. Das wird jetzt schwierig, ja. Das wird schwierig. Und Professor Pfeiffer wird die Studie oder hat vor, die Studie ja weiterzuführen. Auch, ne? Weiterzuführen. Genau, ja. Und er hat auf seiner Website auch offenbar einen Aufruf gemacht, dass sich Menschen, die als Kind durch den Priester in der katholischen Kirche sexuell missbraucht worden sind, dass die sich bei ihm am Institut direkt melden. Ja, genau. Also von daher denke ich, wird die katholische Kirche ja im Ausgehen im 21. Jahrhundert nicht mehr es ganz so einfach haben wie vor 100 Jahren. Oder noch weiter davor. Oder noch weiter davor, ja. Jetzt haben wir sehr viel kritische Sachen gemacht. Du hast auch einen kritischen Hintergrund und auch viele Dinge erlebt, die dich von der Kirche weggeführt haben. Was nicht heißt, dass ich nicht auch sehr viele Freunde dort noch habe. Ach, absolut. Es gibt so wunderbare Menschen, ja, die aktiv in den Gemeinden sind. Das wollte ich dich so fragen. Gerade in der Seelsorge. Sehe ich ganz genauso. Das wollte ich dich eigentlich jetzt auch fragen. Was siehst du Gutes an der Kirche, an der katholischen Kirche? Eben, dass es ganz wunderbare Menschen dort gibt, die sich bemühen, die ihren Glauben überzeugend vertreten. Mhm. Die meistens nicht in Führungspositionen sind, aber auch da gibt es... Die meistens nicht in Führungspositionen sind, die oft auf verlorenen oder auf einsamen Posten stehen, aber die Kraft immer wieder bekommen, dass sie weiterarbeiten, dass sie dranbleiben. Ich höre aus all dem, das eine hast du ja auch gesagt, dass du der Kirche den Rücken zugewandt hast, aber auf der anderen Seite... Nicht der Kirche, ich bin jetzt in einer anderen Kirche. Wo bist du jetzt? Ich bin jetzt in der evangelischen Kirche. In der evangelischen Kirche. Also das heißt, deinen Glauben hast du nicht verloren. Ich habe meinen Glauben nicht verändert. Mhm. Das Einzige, was sich verändert hat, ist die Kirchenzugehörigkeit. Verstehe. Das wäre sicher sehr interessant, mit dir noch sehr viel und sehr lange zu reden. Aber du hast uns gute Informationen jetzt hier schon rübergebracht. Und ich danke dir für deinen Anruf und für das kompetente Gespräch deinerseits. Vielen, vielen Dank. Ciao, Domian. Liebe Maria, alles Gute. Tschüss. Ciao. Ciao. So, meine Lieben, 1:36, 1:37 haben wir. Und jetzt gibt es eine kleine Domian-Postecke. Und es geht los mit Carmen. Carmen schreibt, hallo Domian, ich bin unglaublich enttäuscht von dir. Wie konntest du Tobias, der vorgestern bei dir angerufen hat, so fertig machen? Der Arme suchte Hilfe. Er konnte mit dem Unfall seiner Freundin nicht umgehen. Du bist gar nicht auf ihn eingegangen, sondern hast ihn als einen Egoisten beschimpft. Warum hattest du für ihn kein Verständnis, liebe Carmen? Das kann ich dir sehr gut erklären. Es gibt so diesen schönen altmodischen Begriff, wenn man zusammenkommt in guten und schlechten Zeiten. Ich finde diese Formulierung eigentlich ganz toll. Und wenn man in einer Beziehung ist, finde ich, dass man die eigenen Bedürfnisse, wenn der Partner krank ist, verletzt ist, einen Unfall hat, und so war das in diesem Fall, dass man die eigenen Bedürfnisse einfach eine Weile mal runterschrauben muss und nicht nach ein paar Wochen schon rumjammert, man kann nicht auf Partys gehen und man hat keinen Sex mehr. Deshalb ist mir da so ein bisschen die Hutschnur geplatzt und ich fand das dann auch sehr egoistisch. So, dann hat jemand gemeldet mit dem Namen Kia, Tim, wie auch immer, was auch immer das heißen mag. Hi Domian, du bist für mich ein kluger, belesener und überaus gut informierter Mann. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als du sagtest, du würdest diesen RTL-Mist aus dem Dschungel gucken. Diese Sendung ist absolut menschenverachtend und dämlich. So kann man sich also auch in dir täuschen. Also, ich habe das heute schon auf meiner Facebook-Seite gepostet. Ich finde diese Sendung überhaupt nicht menschenverachtend. Jeder, der dort reingeht, weiß, um was es geht und alle werden gut bezahlt. Aber ich habe in der Tat jetzt meine Meinung, was diese Sendung anbelangt, revidiert. Ich habe sie viel und oft gesehen und denke jetzt anders darüber. Und der Grund ist, solange dort Tiere nur zum Spaß, nur für den Show-Effekt, nur zu unser aller Belustigung getötet, gequält und verletzt werden, ist diese Sendung für mich nicht akzeptabel. Nun kamen viele Mails zurück, ja, das fällt dir jetzt erst auf, hast du das vorher nicht gesehen. Ich habe das ja immer wieder mal gesagt und bin dann aber auch immer wieder darüber hinweggegangen. Und wir alle verändern ja unsere Meinungen und unsere Standpunkte. Manchmal werden wir toleranter und manchmal werden wir auch strenger. Und dieses Jahr war irgendwie das Maß voll. Und da habe ich so gedacht, so kann man nicht mit Lebewesen umgehen. Keine Angst, ich werde nicht zum fundamentalen Tierschützer, darum geht das gar nicht. Sondern es geht einfach um Respekt vor der Kreatur. Man kann diese Sendung wunderbar machen ohne lebendige Tiere. So, Karin 41 schreibt, lieber Domian, vielen, vielen Dank, dass du vor Weihnachten das Thema Sodomie in deiner Sendung aufgegriffen hast. Ich selbst habe über ein Tierheim eine Hündin aufgenommen, die jahrelang von einem Mann vergewaltigt worden war. Das Tier war dadurch schwer verletzt und extrem verstört. Erst mit ganz viel Geduld ist es dem Tierheim und dann auch mir gelungen, dem Tier seine große Angst vor Menschen zu nehmen. Ich bin entsetzt darüber, dass Sodomie die letzten Jahrzehnte in Deutschland straffrei war. Das allerdings hat ja nun hoffentlich bald ein Ende. Colin schreibt, hi Domian, ich bin 22 Jahre alt und verfolge deine Sendung so oft es geht. Danke für alles, was ich durch dich und deine Anrufer schon gelernt habe. Und danke, dass du mir über die schwere Zeit vor 2 Jahren indirekt hinweggeholfen hast, als meine Mutter verstorben ist. Ich habe so oft vor dem Fernseher gesessen und geheult. Einmal hast du in etwa gesagt, wenn man einen geliebten Menschen verliert, darf man bei all der großen Trauer nie vergessen, dass es ein großes Glück war, mit dem Verstorbenen zuvor das Leben geteilt zu haben. Dieser Satz hat mir sehr geholfen und ich habe viel über ihn nachgedacht. Beste Grüße. Und zum Schluss noch Clara. Clara schreibt, lieber Jürgen, Domian, ich bin 78 Jahre alt und gucke fast jede Nacht deine Sendung. Ich habe mich so gefreut, dass du die Nonne, Schwester Katharina, die mal bei dir angerufen hat, im Kloster besucht hast. Ich fand Katharina im Gespräch mit dir so warmherzig und nett. Ich glaube, ihr beide wärt ein tolles Team. Lad sie doch mal in deine Sendung ein. Ja, in der Tat hatten wir schon lange keine Gäste mehr hier. Wir hatten ja früher immer wieder mal prominente Gäste. Vielleicht denken wir mal über diese Variante nach. Ende der Postecke. Und jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht. Und ich bin verbunden mit der Manuela. Und Manuela ist 37. Guten Morgen, Manuela. Ja, hallo Domian. Manuela, schön, dass du da bist. Über was reden wir beide? Und zwar auch über dieses Thema mit der katholischen Kirche, was jetzt aktuell ist. Ja, was ist deine Meinung dazu? Also ich finde das Verhalten der katholischen Kirche unter aller Sau. Warum? Weil, ich sag mal, ich bin selber Opfer gewesen. Du bist selbst Vergewaltigungsopfer? Ja. Mhm. Und also ich sag mal, gerade in so einem Fall sollte man sagen, okay, die Pille danach ist erlaubt. Ja. Aber du hast gerade Maria gehört, die sich ja sehr gut in katholischer Moraltheologie offensichtlich auskannte. Entschuldigung. Und die das ja so erklärt hat, dass es in dem Denksystem der katholischen Kirche schlüssig ist, sich rigoros für das Leben einzusetzen und dann eben auch für ein solches Leben. Also ich finde, also meiner Meinung nach sollte die katholische Kirche mal endlich im 20. Jahrhundert ankommen. Ist eigentlich ein guter Tipp, den könnten wir mal weitergeben. Hier, der Kardinal wohnt ja gleich in der Ecke, wir können ja mal einen Brief hin unter der Tür her schieben. Ja. Ja, ist also meiner Meinung, also ich finde es wirklich unter aller Sau, dass die Frau da abgewiesen worden ist und dann von der Presse noch als Kommunikationsfehler dargestellt wurde. Mhm. Also das kann nicht sein, tut mir leid. Ja, aber klargestellt, ja, man hat sich jetzt irgendwie rausgeredet. Andererseits ist aber auch ganz klar gesagt worden, was ich vorhin ja auch schon im Gespräch mit Maria sagte, dass eine, so nennt man das, das ist ein blödes Wort, eine Beweismittelsicherung. Also wenn eine Frau vergewaltigt wurde, muss sie untersucht werden, damit man beweisen kann, dass es wirklich eine Vergewaltigung war, dass das ein katholisches Krankenhaus nicht macht. Das ist schon ein Unding, ja, gebe ich dir natürlich recht. Das ist ein Skandal. Das ist unglaublich. Ja, das ist ein Skandal. Ja. Also jetzt müssen alle Notärzte müssen jetzt diese Information bekommen, dass wenn so etwas passiert, dass die Frauen direkt in die Rechtsmedizin kommen oder eben in eine Universitätsklinik oder eben in ein anderes Krankenhaus, wo das möglich ist. Ja, weil ich war eigentlich auch immer fester Überzeugung, dass es egal, sag ich mal, wenn es ein Notfall ist, ist es eigentlich ein Notfall. Es ist egal, ob der katholisch, evangelisch oder was weiß ich ist. Mhm. Ne, das ist Also wie gesagt, das ist einfach ein Unding. Wie war das denn, wann war das Verbrechen, wann ist das bei dir passiert? Wie lange liegt das zurück? Das sind jetzt fast 20 Jahre. Wie ist das damals gelaufen? Magst du das mal erzählen? Also ich hatte damals Berufsschule und bin damals ja getrennt, sag ich jetzt mal. Ja, und bin halt ja an den Falschen geraten. Aber ich habe ihn auch sofort angezeigt. Und es kam auch dann zur Gerichtsverhandlung, klar. Und der hat 4 Jahre bekommen und war nach 2 Jahren wieder draußen. Ja. Wie hast du das denn gemacht? Wohin bist du danach gegangen? Auch in ein Krankenhaus? Nein, also ich habe damals, ich war auch irgendwo ein bisschen ja geschockt, sag ich jetzt mal. Bin auch erst auf die Arbeit. Und die haben natürlich auch direkt gemerkt, dass irgendwas nicht in Ordnung war, sag ich jetzt mal. Und sie sind dann auch mit mir zur Polizei und von da aus bin ich dann ins Krankenhaus. Und da hat man die Untersuchung gemacht. Spuren genau. Gesichert und Untersuchungen gemacht, ja. Du sprichst nun auch sehr kritisch über die Haltung der katholischen Kirche. Warst du mal Mitglied auch der Kirche, der katholischen? Ich war mal, ja. Und wie lange? Bin's aber auch nicht mehr. Wann bist du ausgetreten? Ich bin ausgetreten vor 2 Jahren. Ah, das ist auch gar nicht so lange her. Nein, weil ich sag mal, ich habe mittlerweile selber Kinder. Und ich habe immer gesagt, okay, ich muss sagen, wie sagt man so schön, meine Kinder sind Heidenkinder. Also sie sind auch nicht getauft, weil ich immer gesagt habe, sie sollen es irgendwann mal selber entscheiden. Und solange muss ich ja in der Kirche bleiben. Na, und da meine Kinder dann irgendwann gesagt haben, nee, wir wollen es nicht, ich sag, okay, dann hat sich das für mich dann auch erledigt. Ich möchte auch nochmal an dieser Stelle sagen, wir wollen hier jetzt nicht so ein Kirchenbashing machen, also die Kirche zu sehr schlecht darstellen. Die Maria sagt das vorhin schon sehr, sehr genau. Es gibt innerhalb der Kirchen, natürlich der katholischen Kirche auch, sehr, sehr viele engagierte, ehrliche Menschen, die gute Arbeit leisten. Soziale Arbeit und seelsorgerische Arbeit. Das muss man immer auch berücksichtigen, wenn man, es drischt sich leicht auf die katholische Kirche. Ja. Man darf nicht alle treffen damit. Auf keinen Fall. Ja, das natürlich schon. Ne? Aber ich sag mal, gerade die katholische Kirche hat im Moment genug Dreck am Stecken. Gut, das ist jetzt so deine Bewertung. Und deswegen hast du auch angerufen. Das wollte ich ja auch. Und das ist deine Meinung. Liebe Manuela, danke ich dir herzlich. Und alles Gute wünsche ich dir. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ich finde übrigens auch bei aller Kritik, finde ich auch, dass Kinder, das muss ja vielleicht jetzt gerade gar kein kirchlicher Kontext sein, aber dass Kinder in einer gewissen Spiritualität aufwachsen, finde ich auch gut. Und dass man Kinder auch in eine Spiritualität hineinführt, finde ich auch sehr gut. Die Kinder oder die Jugendlichen können es hinterher immer noch entscheiden, ob sie dann einen anderen Weg gehen. Und da habe ich manchmal eine gewisse Sorge in der heutigen Zeit, dass das alles völlig materialistisch ist und komplett von den spirituellen Ideen wegführt. Hier ist Jens. Jens ist 17. Guten Morgen, Jens. Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Jens. Über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Ja, also mein Thema ist eigentlich, dass ich heute gekündigt worden bin. Also meine Oma ist am Samstag gestorben. Das tut mir leid. Ja, danke. Bei der habe ich seit meinem 11. Lebensjahr gewohnt. Ja. Ja, weil mein Vater auch früh gestorben ist. Und deine Mutter, wo ist die? Die wohnt in Siegburg. Mit der habe ich, sagen wir mal, einen guten Kontakt, aber durch meinen Stiefvater nicht ausreichend. Aha, also war die Oma ganz wichtig für dich? Meine Oma war mein Ein und Alles. Ja. Wie alt ist deine Oma geworden? 67. Ist ja noch nicht sehr alt. Nee, die ist am offenen Bein, also wie gesagt, die hatte Diabetes, immer schon und ja, ich kenne mich jetzt leider nicht so sehr damit aus, aber das war wohl der Grund, dass die Lebensqualität so schlecht wurde, dass sie halt in dem Alter schon gestorben ist. Mhm. Ja. Warst du bei ihr, als sie gestorben ist? Ich war bei ihr, also es war so, sie hatte, ihr ging es nicht gut, sie hatte sich auch gespritzt dann, ne? Weil irgendwas mit dem Zuckerwert halt nicht stimmte. Und dann war ich oben bei ihr und habe den Krankenwagen gerufen. Das ging ziemlich schnell. Ich durfte natürlich auch mitfahren. Dann war ich im Krankenhaus, sollte mich erst in den Flur setzen, vor dem Zimmer dann, als sie dann irgendwann da oben war. und durfte dann kurz rein, sollte dann wieder rausgehen, hab meine Mom informiert. Ja, mir ging es auch zu dem Moment, in dem Moment weiß man nicht so genau, was abgeht, sag ich mal. Ja, also da ist man angespannt und steht unter Schock und so. Genau, man ist fertig mit der Welt. Genau. Und meine Mom, total hysterisch und hektisch, kam dann viel, viel später, sag ich mal, weil sie wohnt halt in Siegburg und das war alles in Mönchengladbach. Mhm. Ja, dann ist sie gestorben. Dann durfte ich nun, so wie gesagt, währenddessen das alles passiert ist, durfte ich nicht in den Raum, musste wie so ein Idiot vor dem blöden Zimmer sitzen, wurde natürlich von Krankenschwestern gefragt, ob ich was trinken will oder wird schon etc. Also total, ich war total außer mir. Ne? Finde ich auch, ärgert mich auch schon wieder. Warum haben sie dich nicht zu deiner Oma reingelassen, als sie gestorben ist? Wenn ich das wüsste. Ja, das wäre für dich wichtig gewesen und für deine Oma wäre es auch schön gewesen, wenn du an ihrer Seite gewesen wärst. Stattdessen schicken die dich raus auf den Flur. Das sind Zustände wie vor 30 Jahren in den Krankenhäusern. Ja. So ging es mir auch ungefähr. Und vor allem, als ich dann rein durfte, war sie halt tot. Mhm. Lag sie alleine in dem Raum? Sie war alleine in dem Raum, genau. Also, absurder alles. Genau. Hatte einen leicht angeschwollene Wangen, sage ich jetzt mal. Das war halt der Unterschied. Bin auch sofort wieder rausgegangen. Ich konnte das nicht sehen. Das geht gar nicht. Also ich war auch danach total am Zittern. Mir war auch schwindelig. Ich habe Punkte gesehen. Dann hat meine Mom den Freundeskreis von meiner Oma angerufen, weil ich dazu nicht in der Lage war. Mhm. Am gleichen Abend noch kam dann mein Onkel, mit dem ich auch einen sehr guten Kontakt habe. Der hat auch eine Eigentumswohnung momentan leer stehen, die der sonst vermietet. Mhm. Und da darf ich jetzt wohnen. Jetzt hast du mir aber gerade gesagt, du bist heute gekündigt worden. Ja, genau. Das war eigentlich auch der Grund, warum ich angerufen hatte. Und zwar, ich habe eine Ausbildung als Heilerzieher angefangen in einem Behindertenwohnheim. Mhm. Ja, und dann wurde ich heute von meinem, sag ich mal, so gesagten Chef, also meinen Vorsitzenden, angerufen. Ja. Und weil ich ihm halt gesagt hatte, dass ich war einen Tag da nicht auf der Arbeit, war auch okay wegen dem Sterbefall halt. Mhm. Und dann habe ich auch einen Brief, irgendwann kam er dann auch zu, hat mein Onkel mir gegeben und da steht drin, sehr geehrter, ne? Mhm. Aufgrund psychischer, so nach dem Motto, ich werde psychisch labil, das wäre nicht mehr zumutbar, also das ging nicht, etc. Also ich kann das alles jetzt noch nicht glauben, das ist alles sehr, sehr viel. Also erst mit meiner Oma. Das glaube ich. Sag mal, wie lange bist du in dieser Einrichtung schon? Jetzt mit diesem Jahr, also es wären dann 1 Jahr und 3 Monate. Immerhin, 1 Jahr und 3 Monate. Gab es dann in den letzten Monaten oder im letzten Jahr Schwierigkeiten, die darauf hindeuten? Nee, eben. Gar nichts. Nee, also wie gesagt, ich habe mir auch total den Hinn aufgerissen, also wirklich jetzt. Also Schicht war dann von 8 Uhr eigentlich bis 16 Uhr, ne? Wie kommen die denn darauf, dass du psychische Schwierigkeiten hast? Ja, ich hatte mal einen Freund, der hat auch da gejobbt, der Benne. Der hatte das mitbekommen. Ich war damals in der Trauertherapie wegen meinem Vater eben. Ne? Das liegt auch noch gar nicht lange zurück mit dem Vater. Doch, da war ich 11, aber ich habe das erst später realisiert bzw. wahrnehmen können. Ich war da in so einem kleinen Loch, sage ich jetzt mal. Das Problem war, auf der Arbeit wusste das keiner. Ich habe echt immer so gehandhabt, Arbeit ist Arbeit, Privat ist privat. Aber dennoch ist das da durchgesickert, oder wie? Genau, irgendwie und warum auch immer. Ich habe jetzt die Vermutung, dass meine Mom das war. Möchte ihr nichts unterstellen, wie gesagt, aber... Aber sag mal, was ist das für ein Arbeitgeber? Das ist ein Arbeitgeber, der im sozialen Bereich tätig. Ja, der im sozialen Bereich tätig. Der müsste doch erstmal mit dir ein Gespräch führen und dir nicht einfach eine Kündigung schicken. Ja, das Beste ist zum Thema sozialen Bereich. Also wie gesagt, mein Chef, der hat auch, wie nennt man das, das ist das Schöne daran, der hat gesagt, ich kann immer zu ihm kommen, wenn ich Probleme habe. Die habe ich nicht oft genutzt. Und der hat auch was für die Kirche gemacht. Also der war kein Pfarrer, aber... der hatte wohl so, wie nennt man das denn, wenn man, also der hat sowas Ähnliches gemacht, ne, so Wortgottesdienst. Achso, so. Laien. Genau. Prediger, ich weiß nicht, wie man es nennt, ja. Hm. Ja, genau. Und ich bin total enttäuscht, hab dann heute den. Hat dir das jemand mal erklärt, der Ahnung hat? Kann man dich einfach so kündigen? Das kann man nicht. Also ich habe jetzt mal von meiner Freundin, der Vater, der ist Rechtsanwalt und auch auf das Thema Arbeitsrecht spezialisiert. Das geht überhaupt nicht. Also man könnte mich jetzt erstmal beziehungsweise in den Urlaub schicken von 2 Wochen, wenn die das Gefühl haben, dass mich psychisch gar nicht mehr geht, auch unbezahlt, das wäre alles machbar. Aber man könnte mich nicht einfach aus dem Grund. Kriegst du denn jetzt von diesem Anwalt Hilfe? Dass du Einspruch gegen die Kündigung Ich muss Einspruch einlegen und das Schöne daran ist, da wo ich arbeite, das ist halt, sag ich, keine Kette, das kann man so nicht sagen, ne? Das aber die haben viele Wohnhäuser Und das Schöne daran ist, seitdem ich da arbeite, sind schon 7 Leute irgendwie so schnell gekündigt worden. Und dann haben wir ganz viel jetzt auf Halbtagsbasen oder 400-Euro-Jobs. Ah, ne? Ich verstehe, daher wird der Wind. Genau, die man auch gar nicht versteht. Und wir haben teilweise Kräfte, die günstiger sind, als ich in der Ausbildung. Aber du, ja, genau. Aber du bist ja immerhin in der Ausbildung. Und da wird es arbeitsrechtlich ganz klare Regeln geben, wann man wem kündigen kann, aus welchen Gründen. Genau. Also da bist du bei dem Anwalt gut aufgehoben. Genau, ja. Aber du Armer, du bist natürlich jetzt völlig durch den Wind. Du hast deine Oma, wahrscheinlich dein Liebstes verloren. Und dann auch noch das jetzt hier. Wer steht dir denn so ein bisschen zur Seite? Deine Mutter ja wohl auch nicht so, oder? Meine Mutter, nee. Ich habe einen guten Freundeskreis, einen festen, den ich echt schon lange habe. Der ist für mich da, aber ich weiß nicht, ich will jetzt nicht als gefühlskalt dastehen, aber ich kann das Ganze immer noch nicht so ganz glauben. Ich weiß zwar, dass es passiert und auch, ich bin jetzt in der Wohnung von meinem Onkel, aber nee. Jens, das ist völlig normal, dass man das noch eine ganze Weile irgendwie gar nicht realisiert. Dass man denkt, das ist irgendwie ein Traum oder das ist... Das darf nicht sein, ja genau, irgend sowas. Das ist völlig normal. Aber Stichwort Wohnen, du kannst jetzt in dieser Wohnung von deinem Onkel wohnen. Ja, der ist immer als mein Patenonkel. Und der ist nett zu dir? Ja, der ist cool. Ich kenne den halt, der ist eher so der lässige, lockere, der nimmt natürlich alles auch ernst. Mhm. Aber der weiß, das ist auch genau die Art, die ich jetzt brauche. Also ich bin keiner, der jetzt, ich kann jetzt auch, wie gesagt, wie soll ich das sagen, der ist halt so, der beschäftigt mich viel. Also der ist jetzt gerade echt für mich da. Der hat jetzt auch Urlaub genommen, kurzfristig, hat auch geklappt und das tut eigentlich ganz gut. Also wie gesagt, ich habe noch so lange, wir haben so einen guten Kontakt, aber auch viel nicht gesehen, sage ich mal, halt durch die Distanzen und so. Also es ist ein guter, solider Kontakt, der ist nicht zu mitleidig mit dir, sondern der hilft dir einfach und ist alles klar und sachlich. Genau, ja. Der ist echt sehr cool, also der hilft noch. Das ist eben dieses Klare, dieses brauche ich jetzt auch, dieses Klare und dass ich nicht in ein Loch sinke und dass wir irgendwie geht weiter. Es hört sich jetzt alles doof an, es ist auch verdammt schwer. Aber ich muss das jetzt irgendwie packen. Sag mal, Jens, noch eine Frage zu deiner Oma. Als sie da ins Krankenhaus gekommen ist, war ihr klar, dass das um Leben und Tod geht? Ich weiß es nicht. Also meine Oma, wie gesagt, die ist eigentlich ziemlich stabil gewesen. Die hat eine Kioskkette, ne, gehabt und sagen wir ziemlich wohlhabend und hatte auch gute ärztliche Hilfe, auch immer privat dann auch da, ne? War immer ganz cool. Ich glaube nicht, dass sie das gedacht hätte. Also war noch nie so weit, dass man so dringend einen Arzt hätte rufen müssen. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, was ausschlaggebend dafür war. Also Ernährung stimmte, hatte einen Ernährungsplan, alles, also keinen echten Zucker, sondern so künstliche Sachen halt, ne? Also kann man sagen, dass sie mit, obwohl sie schwer krank war, mit dem Tod nicht gerechnet hat. Nee, dafür war die viel zu fit. Also das hätte keiner mit gerechnet, glaube ich. Habt ihr mal darüber geredet, was sein wird, wenn sie mal nicht mehr ist? Hat sie da was gesagt? Was sein? Ehrlich gesagt nicht. Das Ding war über das Thema Tod, seitdem mein Vater gestorben ist, also ihr Sohn auch, da wurde nicht mehr viel geredet. Also das Thema wurde ehrlich gesagt auch ziemlich schwiegen, sage ich mal. Man hat sich halt mit den Grundsachen gehalten. Was ist danach? Was stellt man sich vor? Aber wirklich jetzt, wie das ist, wenn einer von uns gehen würde... Das war kein Thema. Mann, hast du jetzt mit deinen 17 Jahren ja schon 2 heftige Erfahrungen gemacht. Einmal der Tod deines Vaters und jetzt der Tod deiner Oma. Das ist schon, das macht einen älter und erfahrener. Da hast du Sachen schon erlebt, die manch ein 17-Jähriger nicht erlebt hat und darüber gar nicht reden kann. Das ist definitiv so, ja. So ist das manchmal. Mensch, aber schön, dass du durchgekommen bist, echt cool. Ja, also jetzt halt die Ohren steif. Danke. Und geht das richtig mit dem Rechtsanwalt an, dass der alle Register zieht, damit du, Vincent, deine Ausbildung weitermachen kannst? Das hat dir Spaß gemacht, die Arbeit? Die Arbeit schon, aber es ist natürlich auch ein Rückschlag. Wenn man sieht, wie schnell man gekündigt wird, natürlich werde ich jetzt darum kämpfen, aber ganz ehrlich, die Motivation sinkt ja. Da muss man sich ja nichts vormachen. Wenn man so in den Arsch getreten wird, ich habe so viele Überstunden gemacht, ich bin 17, und das hätte ich gar nicht machen müssen. Ich habe mir echt den Arsch aufgerissen. Also, ja, aber da musst du halt, wenn du wieder, was ich ja sehr wünsche, wenn du wieder dahin kommst, dass du in erster Linie nicht diese blöde Institution siehst, sondern die Menschen, mit denen du arbeitest. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist total wichtig, ja. Pass auf, dennoch habe ich ein gutes, besseres Gefühl, wenn meine Psychologin dich jetzt gleich nochmal anruft und vielleicht kann die dir auch nochmal ein paar Tipps geben, wie du jetzt dich weiter gut stabilisieren kannst, okay? Alles klar, danke. Wir melden uns jetzt. Alles Gute und viel Kraft wünsche ich dir. Gut. Tschüss. Das war's für heute, ihr Lieben, in der Technik Friedrich Marquardt. Wir sind morgen wieder da, 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht wieder. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen, kostenfrei und mailen domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.